بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt von ihrem Herrn zu ihnen, ohne dass sie sie anhören, während sie spielen und ihre Herzen zerstreut sind, und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche, sie, die Unrecht tun. Ist dieser etwas anderes als ein menschliches Wesen wie ihr? Wollt ihr denn sehenden Auges Zauberei begehen? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Sag, mein Herr weiß alles, was im Himmel und auf der Erde gesagt wird. Er ist der Allhörende und Allwissende. Aber nein, vielmehr sagen sie, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Nein, vielmehr hat er ihn ersonnen. Nein, vielmehr ist er ein Dichter. So soll er uns ein Zeichen bringen, so wie die früheren gesandt wurden. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Vor ihnen hat keine Stadt geglaubt, die wir vernichteten. Sollten gerade sie nun glauben? Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingaben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Wir machten sie nicht zu Körpern, die keine Speise essen, und sie waren nicht unsterblich. Hierauf hielten wir ihnen das Versprechen. Wir retteten sie und diejenigen, die wir erretten wollen, und vernichteten die Maßlosen. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Wir haben ihr ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt. Begreift ihr denn nicht? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. Wie viele Städte haben wir zerschmettert, die Unrecht taten, und haben nach ihnen ein anderes Volk entstehen lassen. Als sie dann unsere Gewalt spürten, liefen sie sogleich davor weg. Lauft nicht weg, sondern kehrt zu dem euch verliehenen üppigen Leben und zu euren Wohnungen zurück, auf das ihr befragt werden möget. Sie sagten: O wehe uns! wir pflegten ihr Unrecht zu tun. So war dies stets ihr Ausruf, bis wir sie wie abgemäht und ausgelöscht sein ließen. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist nicht zum Spiel erschaffen. Wenn wir uns eine Zerstreuung hätten nehmen wollen, dann hätten wir sie wahrlich von uns aus genommen, wenn wir das überhaupt hätten tun wollen. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Aber nein, wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche, und da zerschmettert sie ihm das Haupt, und sogleich geht es dahin, und wehe euch wegen dessen, was ihr da fälschlich zuschreibt. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen darin nicht nach. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Oder haben sie sich Götter aus der Erde genommen, die die Toten auferstehen lassen können? Wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie beide wahrlich ins Verderben. Preis sei Allah, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut. Sie aber werden befragt. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Oder haben sie sich außer ihm Götter genommen? Sag, bringt euren Beweis vor, das ist die Ermahnung derjenigen, die mit mir sind, und die Ermahnung derer, die vor mir waren. Aber nein, die meisten von ihnen kennen die Wahrheit nicht, so wenden sie sich ab. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten: Es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Und sie sagen: Der Allerbarmer hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Nein, vielmehr sind es geehrte Diener. Sie kommen ihm im Reden nicht zuvor, und nur nach seinem Befehl handeln sie. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, und sie legen Fürsprache nur für denjenigen ein, dem er zustimmt, und sie sind aus Furcht vor ihm besorgt. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Und wer von ihnen sagen sollte, ich bin ein Gott außer ihm, dem vergelten wir mit der Hölle. So vergelten wir den Ungerechten. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Und wir haben auf der Erde festgegründete Berge gemacht, dass sie nicht mit ihnen wanke. Und wir haben auf ihr breite Durchgänge als Wege gemacht, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen. Und wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht. Dennoch wenden sie sich von seinen Zeichen ab. Und er ist es, der die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat. Alles läuft in einer jeweils